Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. 16 Uhr hier am ersten Mittwoch des Monats auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Zeit für eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Polizeigewalt und Rassismus zerstören Leben, das haben wir in dieser Sendung oft behandelt. Oft wirkt das auch noch Jahrzehnte später nach, in einem Fall, der ja von unglaublicher Tragik und Brutalität ist, ist Consuela Africa vor einigen Tagen in der US-Metropole Philadelphia gestorben. Warum und was das für einen Hintergrund hat, hören wir heute in einer Kolumne von Mumia Abu-Jamal, dem gefangenen Radiojournalisten. Und wir schließen dann gleich noch einige weitere Beiträge über politische Repression an, die wir in den vergangenen Wochen aufnehmen konnten. Wir waren zum einen auf der Kundgebung zur fabelhaften Welt des Widerstands am vergangenen Wochenende in Berlin-Kreuzberg. Dort haben wir einen Beitrag über Gefängnisse und auch über Mumia Abu-Jamal vom Free Mumia Bündnis aufgenommen und auch einen Beitrag über das aktuelle sogenannte RAZ-Radikal-RL-Verfahren, wo Cem aus Berlin angeklagt wird. Dazu hört ihr jetzt gleich was in der Sendung. Und dann wenden wir uns einem anderen Thema zu, das allpräsent ist und auch von Brutalität und ja auch tödlicher Brutalität begleitet wird. Und das sind die Zwangsräumungen und die Gentrifizierung und die Mietsteigerung, die in dieser Stadt einfach kein Ende nehmen wollen und von diesem lustigen Senat, der immer so tut, als ob er für Seiten der Mieterinnen steht, in keinster Weise in irgendeiner Form gestoppt wird. Das machen Mieterinnen und Mieter letztendlich selber. Und da werden wir einige Beiträge hören, die wir in der Reichenberger Straße vor ungefähr 2 Wochen aufgenommen haben. Dort war ein großes Protestlager aufgeschlagen mit Bühne und allem. Da gab es Beiträge verschiedenster Art, aber wir haben uns heute mal konzentriert auf die, die sich mit der Gentrifizierung beschäftigen. Dazu etwas ausgesuchte Radaumusik von mir. Ich hoffe, euch gefällt's. Los geht's. Oh, Kolumne von Mumia Abu-Jamal. Consuela Africa, presente. For many, the name Consuela Africa is like many. Consuela Africa, presente. Für viele ist der Name Consuela Africa nur einer von vielen der Familie der Africas. Er ist austauschbar, denn wie sollte jemand die einzelnen Mitglieder der Move-Familie kennen, wenn er keine Zeit mit ihr verbracht hat? Consuela, die von ihren Move-Brüdern und Schwestern Suella genannt, war eine Frau, die Stärke und Zuversicht ausstrahlte. Meine Erinnerungen an sie bringen mich sowohl zum Lachen als auch zum Nachdenken. Einmal, als ich in einem Bus die Powhatan Avenue hinunterfuhr, sah ich Consuela, wie sie sich umgeben von Kindern vor dem Move-Gemeinschaftshaus in der Sommerhitze sonnte. Ich schnappte mir schnell meine Kamera und machte ein Foto, worauf sie sich wütend auf mich stürzte und meine Aufdringlichkeit verfluchte. Später habe ich sie mehrfach interviewt. Eines dieser Gespräche sticht besonders hervor, aber weniger wegen meiner Frage, an die sie mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern kann, als vielmehr wegen ihrer Antwort. Als Consuela beschrieb, was Move für sie bedeutet, erklärte sie, sie seien Kinder Gottes, die Kinder Gottes, wer könnte eine solche Aussage je vergessen? Suella war die Mutter von drei Kindern, den Mädchen Tree und Netta und dem Jungen namens Lobo. Was die beiden Mädchen angeht, wer könnte den 13. Mai 1985 vergessen? Tree und Netta waren unter den 11 Männern, Frauen und Kindern, die von den Verantwortlichen der Stadt der brüderlichen Liebe, so wie Philadelphia genannt wird, und von ihren Mitverschwörern unter den Bundespolizisten und Militärs beim Angriff auf das Move-Haus durch den Abwurf einer Bombe abgeschlachtet wurden. Inzwischen wissen wir, dass führende Universitäten in der Region mit Knochen der sterblichen Überreste von Consuelas Töchtern Tree und Netta Forschung betrieben haben. Und zwar nicht erst seit ein paar Jahren, sondern seit Jahrzehnten. Was musste die 67-jährige Mutter durchgemacht haben, als sie erst vor wenigen Wochen davon erfuhr? Ein Arzt hat Consuela in ihren letzten Stunden untersucht und dabei keine körperlichen Ursachen für ihre Beschwerden gefunden. Ist es nicht vorstellbar, dass ihre schiere Empörung oder ihre Wut sie umgebracht haben? Consuela Africa wurde von Move auch Minister of Confrontation, also Ministerin für Konfrontation genannt, weil sie für die Überzeugung von Move eintrat und dafür immer wieder ins Gefängnis geworfen wurde. Während ihres ganzen Erwachsenenlebens kämpfte sie für die Freiheit und selbst dann noch, als die Nachricht über den Missbrauch der sterblichen Überreste ihrer Töchter öffentlich bekannt wurde, kämpfte sie auch weiter für die Freiheit des Verfassers dieser Kolumne. Consuela Africa, wir werden dich nie vergessen. Consuela Africa was named Move's Minister of Confrontation. And she rumbled in and out of jail to promote Move's beliefs. She fought her entire adult life for freedom. And recently, after the news about her daughter's bones emerged, she fought for this commentator's freedom as well. Consuela Africa. Remembered. From Imprisoned Nation, this is Mumia Abu-Jamal. Soweit diese Kolumne von Mumia Abu-Jamal. Sie erschien am 28. Juni 2021 auf prisonradio.org und in deutscher Übersetzung von Jürgen Heiser am Montag, den 5. Juli 2021 in der Tageszeitung Junge Welt. Und dort in der Jungen Welt gab es auch eine Ergänzung zu dieser Kolumne von Mumia. Ich lese die ebenfalls vor. Am 16. Juni 2021 veröffentlichte das Jamal-Journal in Philadelphia folgende Erklärung. Die Move-Organisation möchte darüber informieren, dass unsere geliebte Schwester Consuela Africa heute verstorben ist. Consuela hat die letzten Wochen mit gesundheitlichen Komplikationen im Krankenhaus verbracht. Ursache war der Stress, unter dem sie stand, seit sie erfahren hat, dass die Universität von Pennsylvania hinter dem Missbrauch der sterblichen Überreste ihrer Tochter Tree Africa steckt. Consuela war Ministerin der Konfrontation der Move-Organisation und eine Überlebende der Konfrontation vom 8. August 1978. An diesem Tag stürmte die Polizei nach tagelanger Belagerung das Gemeinschaftshaus von Move in West Philadelphia. Sie verbrachte 16 Jahre im Gefängnis, weil sie sich weigerte, Move abzuschwören. Ihre Töchter Tree und Netta wurden von diesem Staat am 13. Mai 1985 ermordet. Wir wurden inzwischen von der Anthropologischen Fakultät der Universität von Pennsylvania darüber informiert, dass die sterblichen Überreste Tree Africas an einem Bestattungsinstitut überstellt wurden und dort zur Abholung bereitstehen. Wir hoffen, dass wir Tree und Consuela zusammen bestatten können. Geliebte Schwester, du wirst für immer in unseren Herzen bleiben, deine Move-Familie. So viel zu dem, was in der sogenannten Stadt der brüderlichen Liebe Philadelphia an Polizeigewalt möglich ist und was auch noch Jahrzehnte später nachwirkt aus dieser Kolumne von Mumia Abu-Jamal. These commentaries are recorded by Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Am 3. Juli fand auf dem Kreuzberger Mariannenplatz eine große Musikkundgebung statt. Dort waren viele Themen inhaltlich vertreten. Es ging natürlich hauptsächlich um Gentrifizierung, Verdrängung und die bedrohten autonomen Projekte. Aber es ging auch um Repression. Wir werden zwei Beiträge jetzt davon hören. Zunächst einen von der Free Mumia Gruppe, wo es um Knast und Gefangenenwiderstand und natürlich auch um Mumia Abu-Jamal geht. Und danach einen über ein aktuelles Repressionsverfahren, was sich hier in Berlin gegen Cem abspielt. Das wird noch viele Wochen so weitergehen und der Staatsschutz und der Verfassungsschutz und alle überbieten sich damit Absurditäten. Und das hört ihr jetzt. Hallo, ich beginne mit einem Zitat von Alfredo Bonanno. Das Gefängnis ist eine Eiterbeule, welche die Gesellschaft erfolglos zu verstecken versucht. So versuchen unsere Fachleute von heute auf allen Ebenen der Gefängnishierarchie diesen oder jenen grausamen Aspekt von Gefängnis zu verbergen, ohne zu überlegen, dass die einzige Möglichkeit, das Gefängnis anzugehen, darin besteht, es zu zerschlagen. Soweit das Zitat. Knast beginnt für die meisten mit Kontakt zur Polizei. Deren Berufsbeschreibung, gerade für die jüngeren Ränge, erfordert kritikloses Ausüben von Gewalt gegen andersdenkende und ausgegrenzte Menschen. Warum sollen wir diesen Gewaltapparat mit unseren Steuern bezahlen? Es ist überfällig, die Debatte zur Definanzierung der Polizei aus den USA auch hier aufzugreifen. Und bei Gefängnissen? Entgegen medialer Propaganda über den angeblichen Schutz der Bevölkerung werden Gewaltverbrechen kaum geahndet, erst recht nicht sexuelle Gewalt. Wir müssten bei gesamtgesellschaftlich 1 von 3 missbrauchten Mädchen und 1 von 5 missbrauchten Jungen davon ausgehen, dass mindestens 10% der Erwachsenen im Land diese Verbrechen begehen. Allerdings werden sie dafür in der Regel nicht von der Justiz belangt. Nicht einmal 1% der Gefangenen sitzen derzeit dafür ein. Knast schützt die Gesellschaft offensichtlich nicht vor sexualisierter Gewalt, um hier nur einem der bürgerlichen Mythen vom angeblichen Sinn der Gefängnisse zu widersprechen. Die große Mehrheit aller Gefangenen sitzt wegen Eigentumsdelikten. Das geschieht im Interesse derjenigen, die von der gewinnorientierten Gesellschaftsordnung profitieren. Durch das Gefängnis werden wir gezwungen, für unsere Grundbedürfnisse wie Nahrung, Kleidung, Wohnen und Gesundheit zu arbeiten. Der Knast löst kein einziges Problem. Im Gegenteil, die Covid-19-Pandemie zeigt, dass das Gefängnis und Zwangslager Hotspots für Corona sind. Social Distancing etc. sind hier unmöglich. Seit 1981 ist Mumia Abu-Jamal, Radiojournalist und Autor, in den USA im Knast eingesperrt. Wie so viele andere Menschen dort, die eher der unteren Klasse angehören oder People of Color sind, hatte Mumia ein grotesk unfaires Verfahren. Er wurde 1982 unter der fälschlichen Anklage des Mordes an einem Polizisten zum Tode verurteilt. 2011 wurde das Urteil in lebenslange Haft umgewandelt. Aktuell ist Mumia aufgrund juristischer Entwicklungen so nah an seiner Freiheit wie schon lange nicht mehr. Aber die Behörden verzögern sein Verfahren und versuchen, ihn im Knast sterben zu lassen. Er leidet an Herzinsuffizienz, einer Leberzirrhose, Diabetes und schweren Hautschädigungen. Auf der Webseite des Free Mumia Netzwerkes freiheit-für-mumia.de findet ihr weitere Infos über ihn sowie seine Adresse. Schreibt ihm zum Beispiel gleich hier an unserem Infostand. Free Mumia, Freedom All. Ich danke euch. Ihr hört die Sendung Radioaktiv Berlin hier auf den Freien Radios in Berlin und Brandenburg. Wir sind mittendrin in einem Bericht über Repression und die Solidarität mit Gefangenen und den Widerstand gegen Repression. Als nächstes hört ihr einen Redebeitrag, der am vergangenen Wochenende auf dem Kreuzberger Mariannenplatz gehalten wurde auf einer Kundgebung. Und der beschäftigt sich mit dem Verfahren gegen Cem, wo der Staat und die Staatsanwaltschaft und auch der Verfassungsschutz sich aller möglichen Ungereimtheiten ausgedacht haben. Hört selbst. Wir machen gleich nahtlos weiter mit der Soli-Gruppe für das RATS bzw. RL-Verfahren. Genau, und zwar das Verfahren wird gegen einen Genossen geführt, Cem. Ihm werden 3 Brandstiftungen vorgeworfen als Teil einer Organisation, die revolutionären Aktionszellen, die revolutionäre Linke und die Zeitschrift Radikal zu sein, was bei den Behörden als Nachfolgeorganisation der militanten Gruppe gilt. Die revolutionären Aktionszellen haben verschiedene Brandanschläge gemacht. Diese wurden unter dem Redaktionskollektiv der revolutionären Linken in der Zeitung Radikal veröffentlicht. Unter anderem am 30. Dezember 2009 gegen die Agentur für Arbeit in Berlin-Wedding, gegen die Agenda 2010 und die angekündigten Verschärfungen durch die Jobcenter. Am 4. Februar 2010 im Haus der Wirtschaft Berlin-Charlottenburg gegen den Klassenkampf von oben. Am 18. November 2010 Bundesinnenministerium, Außenstelle Bundeshaus in Wilmersdorf, das ist der Berliner Hauptsitz der Bundesverwaltungsamtes, wegen der institutionellen Geflechts des Repressions- und Ideologieapparates. Und kurz zuvor gab es auch Beschlagnahmungen von linken Zeitschriften und Broschüren und Razzien in linken Buchläden. Im März 2011 verschickte die RATS 8mm Patronen an den Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich von der CSU, den stellvertretenden Generalbundesanwalt Rainer Griesbaum und die Extremismusforscher Uwe Backes und Eckart Jesse. Am 27. April 2011 das Zentrale Mahngericht in Berlin-Brandenburg in Wedding und die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in Berlin-Mitte wegen der Stadtumstrukturierung und der Gentrifizierung und den Zwangsräumungen. 3 Sachen davon werden dem Genossen, der auf freiem Fuß ist, vorgeworfen. Gab dann am 22. Mai 2013 Razzien in 3 verschiedenen Städten, Stuttgart, Magdeburg und Berlin. Zu dem Zeitpunkt sollte eigentlich eher die Machenschaften des nationalsozialistischen Untergrund Thema sein, aber da gab es dann halt die Razzien. Er ist als Einzelbeschuldigter übrig geblieben. Der Vorwurf ist, wie gesagt, Brandstiftung in 3 Fällen und es gibt mehr als 20 Prozesstage. Das Gericht hat Sicherheitsverfügung erlassen. Das heißt, es gibt Einlasskontrollen, es dürfen nur maximal 10 Zuschauer in den Besucherraum quasi, also den Gericht beobachten. Man darf nur Bleistifte mit reinnehmen und die Ausweise werden kopiert. Immer wieder haben die Anwälte keine vollständigen Akten. Dann ist es so, dass die Bullenzeugen im Vorfeld von den Richtern, auf welcher Rechtsgrundlage auch immer, die Akten ausgeliefert kriegen. Der Hintergrund ist, dass natürlich bei Gerichtsbefragungen die Frage ist, woran können Sie sich erinnern? Und wenn die natürlich vorher die Akten lesen, dann können sie ja nur das erzählen, was sie in den Akten gefunden haben. Und weil sie natürlich nur so einen Indizienprozess machen und so weiter, wollen die jetzt sogar den Verfassungsschutz vom Gericht holen, damit sie ein sogenanntes Behördenzeugnis ablegen. Das wird dann am 13. und 15. Juli sein. Da am 13. planen wir eine Kundgebung, Solidarität mit der RATS, der Revolutionären Linken und der Radikal und den Verfassungsschutz aus der Deckung holen. Ja, und wenn ihr noch weitere Informationen wollt, guckt nach bei der Seite Soli-Gruppe No 129. Solidarität mit Cem. Completely wasted, out of Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Vor zwei Wochen organisiert Mieterinnen und Mieter der Reichenberger Straße 114, die selbst von Verdrängung bedroht sind, eine große Kundgebung vor ihrem Haus. Dort ging es neben anderen Beiträgen, die wir später noch in der Sendung hören werden, auch um politische Repression. Und zwar hier gegen die Antifaschistin Lina aus Sachsen, die schon seit Ewigkeiten in Untersuchungshaft sitzt und wo sich der Staatsschutz auch äußerste Mühe gibt, Erstaunliches zusammen zu konstruieren. Hört selbst. 2020 ist die Antifaschistin Lina in U-Haft in der JVA Chemnitz. Der 26-jährigen Antifaschistin wird von der Bundesanwaltschaft vorgeworfen, Neonazis angegriffen zu haben, zusammen mit anderen Antifaschisten und damit Mitglied einer kriminellen Vereinigung zu sein. Lina studiert Erziehungswissenschaft in Halle. Die Bundesanwaltschaft hat jetzt Anklage erhoben vor dem Oberlandesgericht Dresden gegen Lina und gegen drei andere Antifaschisten wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung nach § 129. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, die Kneipe und den Neonazi-Stützpunkt in Eisenach angegriffen zu haben im Oktober 2019. Der Inhaber dieser Kneipe gilt als Anführer der Eisenacher Neonazi-Szene. Die Liste von rassistischen, antisemitischen und faschistischen Anschlägen, Morden und Verbrechen reißt nicht ab. Wir wissen das alle. Der NSU, der Anschlag in Halle, der Mord an Walter Lübcke, der Anschlag in Hanau mit Toten, Mord an Burak. Verstrickt und beteiligt sind die Sicherheitsbehörden dieses Landes. Lina steht beispielhaft für den zunehmenden Versuch des Staates, Antifaschismus zu kriminalisieren und rechte Gewalt zu relativieren. Die, die für eine solidarische Gesellschaft eintreten, werden diffamiert und bekämpft. Auch das bezieht sich auf die Freundinnen und Freunde der Rieger Straße. Der Satz, während den Anfängen, ist längst überholt. Wir sind mittendrin, sagt Esther Bejarano, Überlebende von Auschwitz. Wir fordern Freiheit für Lina. Breaking the law, breaking the law, breaking the law. hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. O. O. Verzeiht bitte mein Aussehen, die Lage ist ernst. Liebe Fangemeinde, hallo Sportfreunde vom Senat. Wir sind es, der Gerätetonverein Ratibor. Pünktlich zur Europameisterschaft berichten wir von einem spannenden Begegnung um den Ratibor Cup, befeuert durch neueste Gerüchte vom Transfermarkt. Seit einigen Jahren schon spielt der FC Senat mit seiner berüchtigten Wohnungsbauflügelzange BIM und BGG um den Ankauf des Ratibor Areals. Er spielt gegen die Bundesimmobilien-Allstars, die BIMA, also Land Berlin gegen Bund. Das versprach EM-Niveau, doch jahrelang gab es nur Schlafwagenfußball. Nun häufen sich Transfergerüchte aus wohlunterrichteten Quellen. Möglicherweise haben Land und Bund sich geeinigt und der Ankauf findet statt. Mit dieser Entscheidung würden wir uns einem nicht minder spannenden Finale nähern. Allererste Sahne. Am 30.09.2021 sollen Wagenplatz und Kita umgezogen und der Biergarten Jockel halbiert sein, damit die BGG mit ihrem umstrittenen Bau beginnen kann. So verlautete es nach jahrelangem Hochdruckschweigen. Um was geht's eigentlich? Der Hauptgewinn ist das Gelände, auf dem wir vom Geräteturnverein seit Jahrzehnten unseren Handwerken nachgehen, Biergarten betreiben, auf dem Wagenplatz kreative Lebensentwürfe pflegen und das alles auf einem Areal, das wir zunehmend in ein stadtgrünes Kleinod verwandelt haben. Ursprünglich war das Match ein Teil des globalen Turnieres Migrationspolitik. Das Land Berlin wollte da auch mal punkten. Also ließ die Stadt Unterkünfte für Geflüchtete bauen, stadtweit, damit nicht wieder Menschen jahrelang in Hangars oder Turnhallen warten müssen, bis sie hier ankommen können. Eigentlich ein edles Anliegen unseres Lieblings-Rot-Rot-Grünen Senats, der Frieden, Umwelt und Sozial auf seinem Vereinswappen zur Schau trägt. In der Mitte einen Vorstoß antäuschen, die Gegnerinnen ballen ihre Verteidigung zusammen und dann rechts vorbeiziehen. Das klappt immer wieder unwiderstehlich, vor allem wenn man im Gedränge in der Mitte möglichst viel Nebel aufwirbelt, das Gegenteam in partizipativen Prozessen zermürben, mit langen Querpässen zwischen Senatsverwaltung und Bezirk, die Deckung aus Nachbarschaft und Nutzerinnen verwirren, die vorgelegten Konzepte abgrätschen und ins Abseits laufen lassen, ins Zentrum durchgesteckt, Doppelpass, den Fintendev und dann Steilpass nach rechts außen und über die Flügel ein weiteres Gentrifizierungsprojekt durchgepeitscht. Mittlerweile ist es raus. Der Hauptpreis ist nicht soziales Wohnen im Kiez. Der Hengelport heißt nicht Modellprojekt, Erhalt gewachsener Strukturen, geschweige denn Charta Stadtgrün. Es geht auch nicht um einen echten Beitrag zur Migrationspolitik, in dem dauerhaft Wohnraum für Menschen mit Fluchterfahrung geschaffen würde. Lachhaft wäre das, ihr seid schließlich kein Karnevalsverein. Nein, hier soll wieder massiv in den Kiez eingegriffen werden. Die vorgeschobenen modulare Unterkunft für Geflüchtete, mit der man die Nachbarschaft bei ihrem sozialen Gewissen packte, soll nach kurzer Laufzeit in Wohnungen für den Hochpreissektor verwandelt werden. Ja, die Verwaltungen brüllen begeistert. Mehr Hochpreis, mehr Ferienwohnung, mehr Coworking, mehr Startup, mehr Hipster, mehr Kaufkraft, mehr Steuereinnahmen. Geil! Berlin-Kreuzberg, Big City Club! Berlin-Kreuzberg, Big City Club! Aber dafür dürft ihr, lieber Geräteturnverein Ratibor, doch weiter auf eurem Gelände sein. Dürft schön weiter dort spielen, Eichhörnchen streicheln, flauschig. Viele Jahre lang, die Vertragsentwürfe wurden doch schon diskutiert. Das ist doch super, oder? Nein! Aber nein, Strukturen erhalten, behutsam verdichten und Stadtgrün schützen. Das besingt der Senat in seiner Vereinshymne. Oh, wie klingt das schön! Auf dem Spielfeld der Realität aber wird Verdichtung gefordert, die mindestens eine Versechsfachung der Baumasse bedeuten würde. Da Boden und damit auch Pachtpreis an die Dichte der Baumasse gebunden sind, würde mit dieser vom Senat geforderten Verdichtung also eine Pachthöhe aufgerufen, die sich niemand der aktuellen NutzerInnen leisten kann. Also schön Verdrängung nach dem kapitalistischen Prinzip. Wer nicht zahlen kann, sieht die rote Karte. Ha, erlaubt mir das Wortspiel, sieht die rot-rot-grüne Karte. Wir beobachten das im Kiez seit Jahren. Familien werden aus ihren Wohnungen geräumt, weil sie bei Mietsteigerungen nicht mitspielen können. Wohnprojekte werden gekündigt, weil windige Briefkastenfirmen sie als Spekulationsobjekte missbrauchen. Gewerbehöfe werden zu Hidden Factories. Soziale Zentren und Kneipenkollektive werden geräumt. Kein Platz mehr für Selbstorganisation, für Kreativität jenseits der Verwertungslogik. Nun stehen vermutlich neue Verhandlungsrunden zwischen BIM und Ratibor Areal an. Wie hoch wird die Ablöse sein? Beharrt der Senat auf der Versechsfachung der Nettoproduktionsfläche? Ist der Bezirk eingeknickt und hat die Nachnutzung des MUF-Geländes als hochpreisiges Wohnobjekt durchgewunken? Oder entsteht hier tatsächlich sozial erschwinglicher Wohnraum auch für Geflüchtete? Während sich gleichzeitig soziales und produzierendes Gewerbe und kreatives Miteinander behutsam entwickeln und Teil des Kiezes bleiben? Die Fans des Ratibor-Areals wissen es schon, die Legende von Laura Tibor hat es gerade erst erzählt. We will beat them! Die Presse schreibt vermehrt über das völlig undurchsichtige Großbauprojekt MUF in Berlin. Ihr Fazit, mehr als dreimal teurer als von privaten Baufirmen erbaute vergleichbare Gebäude. Das dafür angewandte Sonderbaurecht, nachdem ohne Bebauungsplan, ohne BürgerInnenbeteiligung und mit niedrigen Umwelt- und Sozialstandards gebaut werden kann, dürfe nach Ansicht von JuristInnen in der heutigen Situation nicht angewandt werden. Berlin ist aktuell nicht in einer Notlage, was Migration angeht. Die geflüchtete Initiativen sowie wissenschaftliche Untersuchungen berichten, wenig überraschend, dass temporäre Sammelunterkünfte mit Doppelbelegung von Zimmern und Wachschutz bei den BewohnerInnen nicht zu einem menschenwürdigen Wohnen führen, sondern nur die Hängepartie verlängern und Konflikte fördern. Dass der Senat gerne faul spielt und zur Not seine uniformierten Hooligans schickt, wissen wir leider aus der Geschichte des rebellischen Berlins. Auch auf den Videobeweis können wir uns nicht verlassen. Wie Gerichte entscheiden, haben wir zum Beispiel bei der Verhandlung um den Köpi-Wagenplatz gesehen. Im Zweifelsfalle für die Kaufkraft. Ein mögliches Szenario besagt, dass Wagenplatz und Biergarten zum Ende des Jahres gekündigt bekommen und ohne Vertrag dastehen. Nach Jahren der Verhandlungen, der konstruktiven Konzepte und nach all den Bekundungen von Senat und Bezirk finden wir das bemerkenswert zynisch. Das Publikum brüllt wie aus einem Mund, das geht gar nicht! Das geht gar nicht! Diese Stadt braucht keine temporären Unterkünfte, die nach 5 Jahren zu unerschwinglichem Wohnraum werden. Diese Stadt braucht mehr Orte der Selbstorganisation und sie braucht erschwingliche Wohnungen für Menschen mit und für Menschen ohne Fluchterfahrung. Für Wohnraum für Geflüchtete, für soziales Wohnen. Keine Rendite mit der Miete, deutsche Wohnen enteignen. Gegen Gentrifizierung, vergesst eure Verdichtungspläne. Freiräume verteidigen. Solidarität mit den bedrohten Projekten, mit Fisch und Co., mit der Lause, der Reich 114, Potze und Drugstore, Liga 94, Köpi-Wagenplatz, Mali. Wir bleiben alle. Wir selbstgewachsene Strukturen, Ratibor bleibt. Und damit gebe ich wieder zurück ins Hauptstadtstudio. Jeden ersten und dritten Mittwoch könnt ihr hier Radioaktiv Berlin auf den Frequenzen der Freien Radios in Berlin und Brandenburg hören. Die Freien Radios in Berlin senden auf der 88,4 UKW Megahertz und in Brandenburg, also in Potsdam und einigen weiteren Teilen Brandenburgs, auf der 90,7. We'll be right back. wasting out of working down. All inside, it's so frustrating as I drift from town to town. Feel as though nobody cares if I live or die. So I might as well begin to put some action in my life. Breaking the law, breaking the law, oh, oh, breaking the law. Breaking the law, breaking the law, oh, oh, breaking the law. So much for the golden future, I can't even start. Breaking the law, breaking the law, oh, oh, breaking the law. Breaking the law, breaking the law, oh, oh, breaking the law. Breaking the law, breaking the law, oh, oh, breaking the law. Breaking the law. So, nach diesem kleinen Gesetzesbruch machen wir weiter mit unserer Berichterstattung von der Kundgebung vor der Reichenberger Straße 114, die vor ungefähr 2 Wochen dort in Kreuzberg stattfand. Und es gibt natürlich vieles weiteres über Zwangsräumung und die Auswirkung auf Mieterinnen und Mieter zu sagen. In einem Fall vor kurzem in Kreuzberg endete so etwas tödlich und ihr hört jetzt hier einen Beitrag dazu. Ich spreche hier für die Gruppe E3K. Kurz, Eigenbedarf kennt keine Kündigung. Wir sind der Meinung, dass wir Mieterinnen unseren eigenen Bedarf an Wohnraum an die erste Stelle setzen müssen. Und das ist uns in den letzten Wochen doch einige Male gelungen. Mieterinnen hier in der 73 haben nach 3 Jahren anstrengendem, belastendem, aber auch kreativem Kampf ihre Kündigung wegen Eigenbedarf vor dem Amts- und vor dem Landgericht abwehren können. Der Vizepräsident selbst des Amts- und Landgerichts Mitte hat vor wenigen Tagen eine Eigenbedarfskündigung wegen Härtefall komplett abgewiesen. Das ist eher ungewöhnlich und freut uns umso mehr. Eine ältere Mieterin aus Moabit kann in ihrer Wohnung bleiben, weil die Gerichte die genannten Gründe des Eigentümers nicht, den Gründen nicht folgen wollten. Und alle diese Urteile gibt es nur, weil immer mehr Mieterinnen sich das gutsherrenähnliche Gehabe der Vermieterin nicht mehr gefallen lassen. Und der kollektive Widerstand und der konkrete Widerstand einer jeder Mieterin gegen ihre Kündigung beginnt mit der Weigerung, den Schlüssel für die Wohnung abzugeben. So wie es das Syndikat, die Meuterei, die Liebigstraße getan haben. So wie es die Potze und Kömpi nach wie vor tun. Es gibt also viele Gemeinsamkeiten zwischen Wohn- und sozialen Projekten und ganz normalen Mieterinnen in dieser Stadt. Deshalb sollten wir uns viel mehr aufeinander beziehen und gemeinsame praktische Aktionen machen. Aktuell wird viel Energie darauf verwendet, Mieterinnen davon zu überzeugen, ihre Stimme oder Unterschrift abzugeben. Wir, ehrlich gesagt, wissen nicht, ob die Abgabe einer Stimme oder Unterschrift die reale Situation der meisten Mieterinnen verbessert. Im Gegenteil, wir haben da große Zweifel dran. Aber wir wissen genau, hier wird sich nur etwas verändern, wenn wir gemeinsam ganz konkrete, praktische Aktionen machen, die den Druck dazu ausüben. Was kann man also machen, wenn man nicht darauf warten will, dass Politiker oder selbsternannte Vertreter die Sachen in die Hand nehmen? Wie können wir selbst aktiv werden? Eine Möglichkeit der konkreten, praktischen, selbstbestimmten Aktion ist die Wohnungsverkaufsbesichtigungsbegleitung. Vielleicht wisst ihr, wenn Eigentumswohnungen mit oder ohne Umwandlung verkauft werden, findet oft eine Verkaufsbesichtigung mit Maklerinnen und potenziellen Käufern statt. Die marschieren dann durch unsere Wohnungen, schauen in unseren persönlichen Bereich rein, kommentieren ihn vielleicht auch noch abfällig und am Ende steht dann vielleicht der Kauf und eine mögliche Eigenbedarfskündigung. Das alleine auszuhalten ist kaum machbar. Deshalb rufen wir dazu auf, solidarisch Besichtigungsbegleitungen in der Wohnung und vor dem Haus zu organisieren. Gerade auf der Straße kann man den aktiven Verdrängerinnen klar ins Gesicht sagen, was sie von ihrem Handeln und deren Folgen halten. Wir haben das die letzten Monate einige Male mit Mieterinnen zusammen sehr erfolgreich gemacht. Die meisten der Wohnungen konnten nicht verkauft werden. Also tauscht euch aus und informiert euch. Wir haben dazu einen Flyer erstellt, in dem Mieterinnen selbst anderen Mieterinnen oder Aktivisten ihre Erfahrungen mitteilen. Wer sieht dann so aus, könnt ihr hier haben. Manchmal aber hält Mieterin den Stress und die Angst, die mit der Kündigung oder einer Zwangsräumung über uns einbrechen, nicht aus. Perspektivlosigkeit und Hoffnungslosigkeit können dann überwiegen und uns die Lust und die Kraft am Leben rauben. Die meisten von euch kennen vielleicht die Namen Rosemarie Vlies oder auch Jürgen Rostock. Beide haben ihre Kündigung und Zwangsräumung nicht überlebt. Im Falle von Jürgen Rostock sagte das Gericht ganz zynisch zwischen der ersten und zweiten Verhandlung: Sie sind fit genug, Sie werden schon was Neues beginnen können. Hat er nicht, er ist gestorben. Aus Spanien hören wir das sehr oft, weil dort sehr viele Zwangsräumungen stattfinden. In der vergangenen Woche haben allein zwei Menschen sich aus dem Fenster gestürzt während ihrer eigenen Zwangsräumung. Aber auch hier um die Ecke findet sowas statt. Der Druck ist auch hier. Peter H. aus der Adelbertstraße 74 ertrug die Vorstellung nicht mehr, nach 30 Jahren aus seiner Wohnung wegen Eigenbedarfskündigung geräumt zu werden. Obwohl die Eigenbedürftige eine große Wohnung gleich nebenan hätte haben können. Er nahm sich vor 2 Wochen am Tag seiner Zwangsräumung das Leben. Wir werden zusammen mit den Mieterinnen des Hauses und Musikerinnen am nächsten Sonntag deshalb mit einer Demo an ihn und alle viele andere, die die Kraft und Hoffnung und Lebenslust im Wohnungskampf verloren haben, gedenken. Warten wir nicht auf Politikerinnen und selbsternannte Vermittlerinnen. Werden wir selbst gemeinsam und konkret aktiv. Besetzen wir und eignen wir uns Leerstand an. Unterstützen wir Projekte und Mieterinnen, die sich weigern, ihre Schlüssel abzugeben und sich gegen den Mietenwahnsinn wehren. Begleiten wir Mieterinnen vor Gericht und bei Wohnungsbesichtigungen. Stoppen wir Zwangsräumungen. Eigenbedarf kennt keine Kündigung, wir bleiben alle. So I might as well begin. breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law. Grüße von der Meuterei und den Leuten für die Meute. Kämpferische Grüße an alle Orte, an denen selbstbestimmtes und unkommerzielles Leben gelebt wird. Solche Räume sind für eine soziale Stadt unabdingbar. Hausgemeinschaften sind Räume des sozialen Miteinanders. In den letzten Jahren werden diese Räume ständig angegriffen, mit dem Ziel, sie zu zerschlagen und gewinnbringend zu verwerten. Immobilienkonzerne mit einer Horde von Briefkastenfirmen im schattigen Hintergrund versuchen, den letzten Funken sozialer Stadt zu zerschlagen. Ihnen ist jegliches Wohlergehen der Menschen egal. Hauptsache, Ihre Bankkonten auf Steuerparadiesinseln füllen sich. Ihnen ist auch völlig bewusst, dass Sie leidenschaftliche Unterstützung bei der Berliner Polizei erwarten können. Die Bullen prügeln, wie wir wissen, liebend gern für das Kapital. In den letzten Monaten wurden etliche Räumungen durchgeführt und ein Ende ist bisher nicht in Sicht. Auch die Meuterei wurde vor nicht allzu langer Zeit durch ein Bullen-Großaufgebot geräumt. Nun sind die Räumlichkeiten durch Holzbretter abgesichert. Und an den Dingen, die in den letzten Tagen aus der Meuterei getragen wurden, kann man erkennen, dass die Kernsanierung bereits begonnen hat. Menadic, der Eigentümer, wird darauf warten, dass die Räume in Vergessenheit gerät und dann die schicken Räume teuer wieder verkauft werden können. Doch wir werden nicht vergessen und weiterhin meutern. Wir werden auch die anderen Räumungen nicht vergessen und klar machen, dass jede Räumung ihren Preis hat. Jeder geräumte Quadratmeter ist Risikokapital. Meuterei ist nicht nur der Name einer kollektiv betriebenen Kneipe, sondern ist auch die Antwort an die Immobilienkonzerne. Ihre Machenschaften müssen ans Licht und Ihre Büros müssen gekapert werden. Ihnen muss bewusst gemacht werden, dass Sie Ärger kaufen und Sie eines Tages vertrieben werden und über die Planke geschickt werden. Meuterei ist nicht nur eine soziale und unkommerzielle Bar, sondern die Reaktion auf die Parteien und PolitikerInnen, die nichts weiter können, als Lippenbekenntnisse passend zum Wahlkampf abzugeben. Wir werden die politische Niederlage für sie sein. Die Parteien haben den Ausverkauf der Stadt mit zu verantworten und werden sich nicht immer hinter ihrer Passivität verstecken können. Ihre Lügen werden offengelegt. Und es wird verdeutlicht werden, dass sie immer nur im Fahrwasser der Finanz- und Immobilienlobby schwimmen. Meuterei ist nicht nur ein Raum zum Treffen, Organisieren und Vernetzen, sondern auch die wütende Aktion gegen die Bullen. Die clandestin klirrende Scheibe, das verschönerte Revier und die tiefer gelegte Wanne sind die Aktion von meuternden Crews gegen die Cops. Eure roten Zonen werden gekapert und euer Gefallen an jeder Räumung muss mit allen Mitteln erwidert werden. Um klarzumachen, wie widerlich eure Freude an der Unterstützung von Kapitalinteressen ist. In dem Sinne, lasst die Meuterei zur Tat werden. Jede Räumung hat ihren Preis. One struggle, one fight. Completely wasted, but always. Ja, wer mir eine E-Mail nach dieser Sendung schreibt und sagt, von wem das Lied wann, in welchem Jahr original aufgenommen wurde, dem würde ich vielleicht mal eine schöne Playlist mit allen möglichen Coverversionen von dem Song zukommen lassen. Also gebt euch Mühe. Wer hat Breaking the Law wann als erstes veröffentlicht, dürfte eigentlich nicht so schwer sein. Zumindest, wenn ihr euch regelmäßig auf Demonstrationen der politischen Linken in dieser Stadt bewegt, wird euch der Song schon mal unter die Ohren gekommen sein. Oder ansonsten natürlich, wenn ihr die wunderbare Welt des Heavy Metals irgendwie mitverfolgt habt. Egal, vor diesem Breaking the Law hörten wir noch einen Appell für mehr Meutereien und damit beenden wir auch unsere Berichterstattung über die Proteste der vergangenen Tage. Denn die Sendung ist so gut wie zu Ende. Natürlich geht es hier weiter auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Bleibt dran. Wer diese Sendung nochmal hören möchte, die oder der kann sich auf unserem Podcast umschauen. In, ja, ich denke mal 3-4 Stunden oder so wird eine geschnittene Version von dieser Sendung auf, dort veröffentlicht werden. Ihr könnt das alles finden über unseren Blog. Der heißt radioaktivberlin.nostate.net. Ich wiederhole das nochmal. radioaktivberlin.nostate.net. Da findet ihr natürlich auch noch andere Sachen. Wir machen jetzt nicht nur diese Sendung, sondern auch einzelne Beiträge auf den freien Radios und Pipapo und so weiter. Also könnt da gerne euch ein bisschen umschauen und das Freundinnen und Freunden, Bekannten oder sozialen Netzwerken eures Vertrauens weiterempfehlen. Wir freuen uns natürlich, wenn diese Sendung mehr Verbreitung findet. Das letzte Wort hat wie immer in dieser Sendung der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal, der seit 1981 bereits im Knast sitzt, dafür, dass er es gewagt hat, Truth to Power zu sprechen, den Mächtigen den Spiegel vorzuhalten und die Unterdrückten zu ermutigen, die Verhältnisse so nicht hinzunehmen, wie sie sind. Für einen Journalisten scheint das ein undenkbar schlimmes Verbrechen zu sein, in den USA, aber auch hier, wir kennen sowas, solche weiteren Fälle gibt es einige. Und ja, solange wie Mumia im Knast ist, werden wir diesen alten Jingle von ihm hören und wenn er dann endlich mal raus ist und vorbeikommen kann, nehmen wir hoffentlich einen neuen mit ihm auf. Mein Name ist Markus, ich verabschiede mich, macht's gut, in 2 Wochen bin ich wieder hier auf dieser Frequenz am Mittwoch um 16 Uhr für euch da und tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal. Vendemelo, vendemelo, vendemelo, vendemelo, vendemelo.